Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte. Wenn man von anderen beobachtet wird, die einen kritisieren wollen, wäre es doch eigentlich klug, den Mann nicht in die Mitte zu rufen. Jesus hätte ihn doch an einem anderen Tag heilen können, irgendwo anders, vielleicht bei ihm zu Hause. Aber nein, so tickt Jesus nicht. Jesus kapituliert nicht gegenüber solchen engen religiösen Vorstellungen. Bondage. Sehen Sie, die Synagoge ist ein Bild für die heutige Welt. Wir sitzen sozusagen dort in der Synagoge. Auch wir sind hilfsbedürftige Menschen. Wenn wir Gottes Hilfe erleben wollen, müssen wir unsere Hilfsbedürftigkeit anerkennen. In dieser Geschichte bekam nur derjenige Hilfe, der seine Hilfsbedürftigkeit anerkannte. Wir alle sind von Geburt an hilfsbedürftig. Wir müssen unsere eigene Not anerkennen. Wir sind Notleidende. Mehr noch, wir haben eine verkrüppelte Hand. Das heißt, wir können uns selbst nicht helfen. Wir können uns nicht selbst eine helfende Hand reichen. Okay? Stimmt's? Dann gab es in der Synagoge die religiösen Zuschauer. Welchen von beiden sind wir am ähnlichsten? Die religiösen Zuschauer sahen zwar den Herrn, hatten aber keinen Blick für seine wunderbare Herrlichkeit. Sie sahen den hilfsbedürftigen Mann, waren demgegenüber aber gleichgültig. Sie dachten überhaupt nicht an seine schreckliche persönliche Not. Sie waren blind dafür und taten so, als könnte er sich selbst helfen. Wir alle stehen entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Da war nun der Herr der Herrlichkeit mit all seinen Ressourcen und seiner Kraft voller Mitgefühl. Aber die Leute beobachteten ihn genau, nicht um von seinem Herzen der Gnade zu lernen, sondern um zu sehen, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen konnten. Wie sehr sich das menschliche Herz doch verhärten kann. Dabei unterstrich doch ihre Erwartung, dass er heilen würde, die Gnade im Herzen von Jesus. Gleichzeitig offenbarte es die Härte ihrer eigenen Herzen. Das menschliche Herz kann sehr grausam sein. Nun wandte sich Jesus an seine Gegner und er spricht zu ihnen: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und sagten: Wir wollen feiern, dass ein Gemeindemitglied, das eine verkrüppelte Hand hatte, geheilt ist. Wir wollen seiner Frau sagen, dass ihr Mann wieder für die Familie sorgen kann. Halleluja! Die rechte Hand war die Arbeitshand. Lukas weist speziell darauf hin, dass es die rechte Hand war. Lukas war übrigens ein Arzt und in seinem Bericht steht, dass es die rechte Hand war. Der Ehemann ist wiederhergestellt. So hätte die Geschichte weitergehen sollen, richtig? Das wäre eine angemessene Reaktion gewesen, nachdem man so etwas erlebt hat. Oder? Aber nein, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Wow, sie wollten einen Mann umbringen, der einen anderen Mann gesund gemacht hatte. Wow. Anti-Grace. Anti-Gnade. Jesus hatte den Mann aufgefordert: Streck deine Hand aus. Er streckte seine Hand aus und sie wurde völlig gesund. Gleichzeitig war Jesus zornig auf die Pharisäer, weil er wegen ihrer Hartherzigkeit traurig war. Er war traurig, weil ihre Herzen so hart waren. Über die Verstocktheit ihres Herzens. Ist Ihnen aufgefallen, dass der Herr zornig werden und betrübt sein und trotzdem noch ein Wunder vollbringen kann? Während er die Leute zornig ansah, forderte er den Mann auf: Streck deine Hand aus. Und sie wurde gesund. Es gibt eine falsche Vorstellung, dass jeder Zorn Sünde sei. Irgendwie haben wir diese Vorstellung. Nein, nicht jeder Zorn ist Sünde. Epheser sagt uns, dass wir in unserem Zorn nicht sündigen sollen. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Und dazu gehören auch unsere Emotionen. Oh, Gott ist also wie ich? Nein, andersherum. Gott hat sie geschaffen. Sie sind in seinem Bild gemacht. Allerdings entspringt unser Zorn meist unserer Selbstsucht. Meist ist er egoistisch. Deshalb sagt die Bibel, dass wir in unserem Zorn nicht sündigen sollen. Mit anderen Worten, wenn wir zornig sind, sollten wir lieber nicht aussprechen, was uns auf den Lippen liegt. Wir sollten lieber nicht tun, wonach uns gerade zumute ist. In unserem Zorn sollten wir nicht sündigen, weil unser Zorn oft unserem Egoismus entspringt. Aber war der Herr auch zornig? Ja. Einige sehen das als etwas Negatives an. Ich weiß noch, wie mir vor Jahren einige Nichtchristen sagten, dein Jesus hat doch auch die Tische der Geldwechsler umgeworfen. Er war doch auch wütend. Und ich dachte, warum denn auch nicht? Er war ein richtiger Mann. Er wusste, wie man mal richtig aufräumt. Stellen Sie sich vor, Jesus kreuzt auf, wenn jemand in einer dunklen Gasse gerade eine junge Frau überfallen will. Eine einsame junge Frau. Unter solchen Umständen will man Jesus lieber nicht begegnen. Er war ein richtiger Mann. Er hatte 30 Jahre in einer Tischlerei gearbeitet, ohne heutige Werkzeuge oder moderne Maschinen. Wie wirkt sich so eine Tätigkeit auf den Körper eines jungen Mannes aus? Er hatte Bizeps und Schultermuskeln. Er trug das Kreuz, das nicht glatt war, sondern uneben, mit vielen Splittern. Kein Wunder, dass er fiel. Sein Rücken war ja bereits durch die Geißelung so wund, dass kaum noch ein Hautfetzen daran übrig blieb. Trotzdem trug er das Kreuz, bis schließlich Simon von Kyrene aufgefordert wurde, ihm zu helfen. Aber Jesus war ein imposanter Mann. Er sprach zwei Worte, die von den US Marines kopiert wurden. Folgt mir. Und starke Männer verließen ihre Netze und ihre Boote und all ihre Fische, um ihm zu folgen. Meinen Sie, er hat gesagt, könnt ihr mir vielleicht bitte folgen? Nein, er war ein echter Kerl. Das müssen wir uns unbedingt klar machen. Jesus wurde ein Mensch, aber er blieb auch Gott. Er ist die zweite Person der Gottheit. Er ist auf die Erde gekommen, um bei uns zu sein, damit er am Kreuz sterben konnte. Sein Tod war kein Mord. Ich sah einmal einen Buchtitel, Der Mord an Jesus. Jesus wurde nicht ermordet. Er legte sein Leben nieder. Er selbst sagt, ich gebe mein Leben freiwillig hin und ich nehme es mir wieder. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Niemand konnte ihm sein Leben nehmen. Er gab es freiwillig hin. Erinnern Sie sich an Nazareth? Die Leute wollten ihn von einem Abhang stürzen. Doch er schritt mitten durch die Menge hindurch. Es war noch nicht die Zeit. Er hat Macht über den Tod. Als die Soldaten ihn im Garten Gethsemane verhaften wollten, sprach er zwei Worte, ich bin, und sie fielen zu Boden. Ich bin ist der Name Gottes. Jahwe. Er ist ein echter Kerl, robust und stark. Und doch sanft und liebevoll. So können wir ihn uns vorstellen. Er hatte keine Sünde in seinem Blut. Wie sich das wohl auf den Teint auswirkt. Der strahlendste Mensch, der je gelebt hat. Ein vollkommener Mensch, durchweg schön. Nur am Kreuz war er mit Hässlichkeit behaftet, nach der Geißelung. Die Bibel sagt uns, die Schönheit des Herrn sei über uns. Amen. Aber wir wollen nochmal auf das Thema Zorn zurückkommen. Dies ist die einzige Bibelstelle, wo der Heilige Geist für uns aufschreiben lassen hat, dass Jesus zornig und wegen der Herzenshärte von Menschen betrübt war. Die einzige Stelle. Aber Pastor Prince, bestimmt war er doch auch zornig, als er die Tische der Geldwechsler im Tempel umwarf. Ja, das sehe ich persönlich auch so. Aber es steht dort nirgends, dass er zornig war. In keinem der Evangelien. Obwohl die Begebenheit mit den Geldwechslern im Tempel mehrfach vorkommt. Doch nirgends heißt es dort, er war zornig. Aus irgendeinem Grund ließ der Heilige Geist in diesen Passagen nie das Wort zornig aufschreiben. Nur an dieser Stelle hier ließ er schreiben, dass Jesus zornig und betrübt war. Damit zeigt er uns heute, die wir unter seiner Gnade leben, was ihn zornig macht und ihn betrübt. Es gibt keine andere Stelle. Als ihm die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war, direkt vor die Füße geworfen wurde, schaute er sie da zornig an? Liest man das da? Nein, überhaupt nicht. War es eine Sünde? Ja. Ist Sünde falsch? Ja. Aber in den Fällen zeigte er keinen Zorn. Hier hingegen ist er zornig. Er schaute die Leute zornig an und war traurig wegen ihrer Herzenshärte. Das ist ein Zorn, der seiner Liebe entspringt. Es ist ein Zorn darüber, dass jemand den falschen Weg einschlägt. Man kann sehen, wo der Weg hinführt, und trotzdem kehrt sich der geliebte Mensch nicht von dem Weg ab. Man ist zornig, weil man den Menschen so sehr liebt. Vielleicht ist es ein Familienmitglied, vielleicht ein Kind, und man will es vor dem Unglück bewahren. Deshalb ist man zornig. Man ist nicht zornig, weil man das Kind hasst, sondern gerade weil man es liebt. Und man ist traurig. Es ist ein Zorn, der mit Trauer einhergeht.